Ekel vor Menschen und anderen Tieren. Wenn wir uns vor den Körperflüssigkeiten anderer ekeln, warum haben wir dann überhaupt Sex? Wie Nahrung hat unsere Sexualität auch diese merkwürdige Ambivalenz. Sie kann angenehm, aber auch widerlich sein. Freud meinte wenig überraschend, Ekel habe vor allem mit Sexualität zu tun. Doch das war eine Fehleinschätzung. Sexualität ist nur eine von vielen Gelegenheiten, bei denen Körperflüssigkeiten im Spiel sind, die Keime übertragen können. Zu Freuds Zeiten und die Jahrtausende zuvor, als es weder Antibiotika noch Impfungen gab, waren Geschlechtskrankheiten wie Syphilis, Gonorrhoe und Trichomonaden weit verbreitet. Viele dieser Infektionen sind in unseren Breitengraden durch die moderne Medizin inzwischen so selten, dass nicht einmal das Korrekturprogramm von Bird ihren Namen kennt. Das ist vermutlich einer der Gründe, warum wir Sex nicht mehr unverzüglich mit Ekel verbinden. In der Vergangenheit war das anders, und in vielen nicht-westlichen Kulturen ist es das noch immer. Geschlechtsverkehr funktioniert ohnehin nur, weil die sexuelle Erregung das normalerweise einsetzende Ekelgefühl überdeckt, was man schon daran sieht, dass man nicht gerne mit der Genitalflüssigkeit von Menschen in Berührung kommt, die man nicht attraktiv findet. Selbst Zungenküsse mit dem Liebespartner gelten keineswegs in allen Kulturen als erotisch. Evolutionsbiologen erklären dieses merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit damit, dass Ekel als Selbstschutz immer dann wegfällt, wenn man den Partner als Teil des eigenen Selbst auffasst. Biologisch gesehen ist also ein Zungenkuss ein guter Liebesbeweis. Noch besser ist, gemeinsam die Schmutzwäsche in die Waschmaschine zu stecken. Freud lag immerhin darin richtig, dass alle Kulturen diejenigen Körperfunktionen regulieren, die wir mit den Tieren teilen: Sex, Essen, Verdauung und Tod.